Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Henix. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Henning. Oh, Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Henix.

Grab your phone, take some pictures. Love in a modern für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Mama, Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ X. Just a little more peace is all it takes to live a dream. Walk hand in hand, we got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Take a look what you started in the world flashing from your eyes, and you know that you've got it from the thunder you feel inside. I believe in the feeling, all the pain that you left to die. Believe in believing in the life that you give to try. The world is mine. Yeah.